Im Halbschlaf nahm Emma das monotone Geräusch des Zuges wahr. Doch nun hielt er an und sie öffnete ihre Augen. An der nächsten Station würde sie aussteigen müssen. Ein weiterer Fahrgast betrat das Abteil. Emma bemerkte, dass er sein Bein leicht nachzog. Er grüßte sie, indem er seinen Hut leicht hochhob und setzte sich ihr gegenüber. In seinem bauschigen Schnurrbart klebten Essensreste und eine Augenklappe verdeckte das rechte Auge. Emma fielen auch sofort die drei fehlenden Finger seiner Hand auf. Dieser Mann wirkte unheimlich auf sie, obwohl er sie freundlich anlächelte. Ganz allein unterwegs, junge Miss? Ja. Und was macht ein junges, hübsches Mädchen ohne Eltern in diesem Zug? Hast du gar keine Angst? Ich... Du solltest vorsichtig sein, weißt du? Es gibt viele Dinge, die gefährlich sind auf der Welt. Ja, natürlich, ich... Da bist du ja. Verzeihen Sie, mein Herr, aber ich habe diese junge Dame schon überall gesucht. Na komm, Mädchen, ich sitze da drüben. Wie? Oh ja, ich komme. Ich danke Ihnen, Miss. Der Mann war wirklich unangenehm. Habe ich gern gemacht. Meine kleine Schwindelei war hoffentlich nicht zu offensichtlich. Als ich zufällig herüberschaute, sah ich gleich, dass dir der Herr nicht behagte. Ja, vielen Dank. Wissen Sie, mein Name ist Emma, aber an der nächsten Station muss ich schon aussteigen. Ah, dann bist du bestimmt eine neue Schülerin von mir. Freut mich, ich bin Miss Walsh. Ich übernehme die Stunden von Mrs. Bingle. Ja, das war alles ganz schrecklich. Dieser Brand und das alles. Ja, du hast recht, das ist wirklich traurig. Aber ich bin trotzdem froh, dass du gleich, wenn wir am Bahnhof sind, mir den Weg zum Pensionat zeigen kannst.